dich streiten, deine Welt in will dich meiden. Sprich es aus und du stellst dich quer, als wäre der Trotz dein Bruder. Ich lass dich gehen, denn ich will's nicht mehr und wirke einfach weiter. Deine Werte kann ich nicht mehr teilen, meine Jugend nicht noch einmal leben. Ich erkenne mich, doch es ist so fern, so bleibt mir nichts als streiten. Ich distanziere mich und ich nehm dich an, so bleib ich Teil einer Frage. Wenn die Jahre weiterziehen und die Zweifel immer weit weichen, werde ich immer sehen, wofür es wichtig war. Und wenn die eigene Sicht vergeht, weil Gedanken sich mit neuem färben, dann werde ich immer sehen, wofür es wichtig war. Auszuspielen, was Ältere durch das Leben lernen. Was ist mir jetzt noch anzusehen von dem, was ich mal dachte? Ich belasse dich und ich lass dich gehen mit allem, was dich formte. Ich lasse dich die Tage nutzen, anstatt die Zukunft einzufordern. Denn was du brauchst, wer weiß das schon und kann's für dich entscheiden. Deine Zeit anbricht, dann zeigst du's uns, wir werden es begreifen. Wenn die Jahre weiterziehen und die Zweifel einer Welt weichen, werde ich einmal sehen, wofür es wichtig war. Und wenn die eigene Sicht vergeht, weil Gedanken sich mit neuem färben, dann werde ich einmal sehen, wofür es wichtig war. Es wird anders durch den Blick, der sich auf das Handeln richtet. Und es kommt so schnell ins Wanken, was ein anderer Mensch belächelt. Ich inszeniere mich als sein Vorbild und zieh die Schlüsse heimlich. Lass es mich trotzdem sagen, ich hab Verantwortung für dich. Wenn die Jungen älter sind und sich an die Worte noch erinnern, dann werden wir erst sehen, ob es richtig war. Und wenn sie wirklich alles sehen, wie wir es mal als die Wahrheit dachten, werden wir erst sehen, ob es richtig war.